Laut dem Bericht von News Südkoreas führten die Kriegsschiffe der USA und der japanischen Verteidigungsmarine vom 3. bis 9. Juni auf dem koreanischen Ostmeer eine gemeinsame Seeübung durch. Bei der Übung wurden der US-Angriffsverband um den atomgetriebenen Flugzeugträger Calvinson und das Kriegsschiff Hyuga, faktisch ein leichter Flugzeugträger der Aegis-Zerstörer und die weiteren der japanischen Verteidigungsmarine eingesetzt. Die Kriegsschiffe übten sich im Wechsel der Kampfformation und dem Kommunikationsverfahren während der Fahrt zu den Gewässern um die koreanische Halbinsel. Zuvor hielten die USA und die japanischen Reaktionäre vom 1. bis 3. Juni unter Einsatz der US-Angriffsverbände um die atomgetriebenen Flugzeugträger Calvinson und Ronald Reagan und der Geleitschiffe der japanischen Verteidigungsmarine auf dem koreanischen Ostmeer eine Kriegsübung gegen die TVRK ab.